WDR 5. Neugier genügt. Wir messen jetzt Blutflussgeschwindigkeit. Herz pumpt gut. Alles ist soweit in Ordnung. Passt ja zu dem, wie ich mich fühle. Ja. Dass ihr Herz pumpt, wie es soll, ist für die 51-jährige Silvia Messerschmidt nicht selbstverständlich. Schon mit Anfang 20, als sie zum ersten Mal schwanger war, fing es plötzlich an zu stolpern, mal zu rasen, mal auszusetzen. Die ehemalige Leistungssportlerin kämpfte mit Atemnot und Schwächeanfällen. Je mehr Rhythmusstörungen ich gekriegt habe, desto mehr Vertrauen habe ich zu meinem Herzen verloren. Doch nachdem ihr Arzt Silvia Messerschmidt bestätigt hatte, es sei unbedenklich, entschied sie sich allen Ängsten zum Trotz, weitere Kinder zu bekommen. Aber ihr Herz machte nicht mit. Während der nächsten beiden Schwangerschaften mit Anfang 30 vergrößerte es sich zunehmend und ihr Herzmuskel wurde immer kraftloser. Ein Krankenhausaufenthalt jagte den anderen, ohne dass es besser wurde. Daran zerbrach ihre Ehe. Eine Herztransplantation in der kardiologischen Klinik Bad Oeynhausen rettete schließlich vor 5,5 Jahren ihr Leben. Für mich war in dem Moment, wo man mir gesagt hat, dass es letztendlich auf eine Transplantation hinausläuft, ganz klar, das ist meine Alternative. Ich musste nicht überlegen. Dieser Entschluss war innerhalb von Millisekunden gefallen. Und zum einen würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und zum anderen würde ich es wieder tun. Bei mir ist das so, dass ich das Herz grundsätzlich mit meiner Mutter verbinde. An sehr, sehr viel, ja, Leid geknüpft. Nele Messerschmidt ist heute 20, ihre Schwester Anna ein Jahr älter. Ich glaube, die erste Erinnerung, die ich überhaupt habe, ist, ich stand an der Treppe oben. Nele und ich mussten eigentlich schon schlafen, nur ich bin aufgewacht. Ich stand an der Treppe und habe gesehen, wie Sanitäter meine Mama rausgetragen haben auf einer Trage. Kommt halt dazu, in der Zeit vor der Transplantation, als die Krankheit von meiner Mutter immer schlimmer wurde, dass die Rollen gewechselt haben, dass meine Mama nicht mehr Mama war, sondern Kind und wir Kinder waren Mama. Kinder sollten Kinder sein dürfen und auch mal Blödsinn machen und auch mal laut sein zu Hause und nicht mit 4, 5 Jahren den Krankenwagen für die Mama rufen und auf die Mama aufpassen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich manchmal den Gedanken hatte, warum ist das eigentlich so, das ist doch kacke alles hier, aber ich habe dann ehrlich gesagt direkt Schuldgefühle bekommen, dass ich das gedacht habe. Es ist immer bei dir. Die Angst und die Erinnerung an das, was passiert ist. Du hast nun mal deine Mutter da liegen gesehen mit gefühlten 1000 Schläuchen im Körper, aus dem Körper raus und das wirst du nicht mehr los. Seit ihrer Transplantation nimmt Silvia Messerschmidt Medikamente, die verhindern, dass ihr Immunsystem das Spenderherz abstößt. Regelmäßig geht sie zur kardiologischen Kontrolle in ihrer Heimatstadt Moers, 2-mal im Jahr nach Bad Oeynhausen zur Generaluntersuchung im Herzzentrum. Auf dem Weg hierher ist noch alles in Ordnung, aber sobald ich in der HTX-Ambulanz sitze, das ist die Anmeldung von der Transplantationsstation, wo man ambulant zur Untersuchung geht, dann merke ich, dass mein Blutdruck steigt. Hallo, morgen. Hallihallo, alles gut? Ja, diesmal ja. Silvia Messerschmidt hat nur wenige Tage gebraucht, um das Spenderherz als ihr eigenes anzunehmen. Und irgendwann habe ich mit meinem Herzen einen Pakt geschlossen und habe gesagt, pass auf, ich kann ohne dich nicht und du kannst ohne mich nicht. Irgendwie müssen wir uns jetzt vertragen. Ich verspreche dir, ich tue alles, um gut auf dich aufzupassen und dass es dir gut geht. Bitte sei du so lieb und schlag dafür für mich. Und wenn es dann mal nicht so will, wie es eigentlich sein soll, dann frage ich das Herz jedes Mal, was willst du jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Was kann ich dir Gutes tun, damit du wieder richtig schlägst? Ja. Guck mal, das ist Oma. Das ist süß. Ja, mit mir. Das ist so ein süßes Bild. Im Schnee, ganz genau. Da steht hinten auch noch was drauf. Mama, Papa und Silvia vereint als Familie. Oh Gott, wie schön. Da ist die Oma so schlank, da trägt die Kleidergröße 36. Warum hat sie die Figur nicht weiter vererbt? Die Oma hat also bis Ende 50 keine einzige Falte im Gesicht gehabt. Ich war da immer ganz beeindruckt von. Warum vererbt die nur die blöden Sachen? So, vielleicht hast du das geerbt und hast bis zu 60 bis keine Falte im Gesicht. Also oder meine Finger sehen so aus, als ob ich früh Falten kriege. Man soll das ja an den Fingern sehen können. Ist ja. Das so? Oh je. Wie sieht das bei mir aus? Auch Silvia Messerschmidts Mutter war herzkrank. Mir war bekannt, dass meine Mutter immer Herzrhythmusstörungen hatte. Aber sie ist nie umgefallen. Und bei ihr ist das natürlich aufgrund des damaligen medizinischen Standards einfach auch noch nicht so diagnostizierbar gewesen wie bei mir. Es hat sich im Laufe der Jahre dann erst durch den Fortschritt des Ultraschalls am Herzen herausgestellt, dass wir wirklich die identische Erkrankung haben. Auch Silvia Messerschmidts Mutter hatten die Ärzte damals zu einer Herztransplantation geraten. Doch ihr Ehemann war dagegen. Zum einen vielleicht aus Angst, zum anderen aus Unwissenheit. Das kann man nicht so genau sagen, aber da meine Eltern eine sehr konservative Ehe geführt haben, hat meine Mutter sich in die Entscheidung meines Vaters gefügt. Ihr war durchaus bewusst, dass sich dadurch ihr Leben natürlich verkürzt, weil eben diese lebensrettende Möglichkeit nicht mehr da war. Ich habe sehr viel mit ihr diskutiert und wäre sie alleine gewesen, hätte sie sich wahrscheinlich dafür entschieden. Sie starb vor 10 Jahren. Aufgrund der Erinnerungen meiner Mutter und der Erinnerungen meiner Tante kam dann auch raus, dass selbst die Oma schon an Herzrhythmusstörungen litt. Da dämmerte uns dann schon, dass es eventuell eine Geschichte ist, die wirklich von Generation zu Generation vererbt wird. Hätte Silvia Messerschmidt das schon vor 21 Jahren gewusst, hätte sie sich vermutlich gegen weitere Schwangerschaften entschieden. Damals hat mein behandelnder Arzt mir ausdrücklich gesagt, dass es keine Vererbungsmöglichkeiten gäbe und dass ich ganz getrost noch ein Kind bekommen könnte. Nachdem meine beiden Töchter dann geboren waren, kam so langsam die Forschung dahinter, dass solche Krankheiten eben doch im Erbgut verankert sind. Und ich war glücklich, dass ich meine Kinder hatte und war natürlich im gleichen Zuge genauso unglücklich, dass ich sie bekommen habe, weil ich dann geahnt habe, dass es möglich ist, diese Krankheit eben weitervererbt zu haben. Ich fühlte mich furchtbar schuldig, meinen Kindern das angetan zu haben. Auch Anna und Nele haben Herzrhythmusstörungen. Anna hatte kürzlich einen kleinen kardiologischen Eingriff. Seitdem schlägt ihr Herz wieder regelmäßig. Wie ihre Mutter hat sie sich angewöhnt, mit ihm zu sprechen. Danke, dass du mich unterstützt beim Fahrradfahren und Sport machen und gehen und laufen und atmen. Ja, ich danke meinem Herzen da jeden Tag für. Und auch wenn ich das Herzrasen hatte, saß ich eigentlich immer nur da und habe gesagt, ganz ruhig, alles wird wieder gut. Nele reagiert vehementer. Ich bin einfach wütend darüber, dass die Medizin noch nicht so weit gewesen ist. Und ich frage mich, weil heute in der Schule, in der Oberstufe spätestens auf dem Gymnasium, lernen wir Genetik kennen und wissen, Krankheiten können eigentlich in jedem Fall weitervererbt werden. Was für ein Schwachsinn das ist, als Arzt zu sagen, als Mediziner, also die Krankheit kann leider nicht oder zum Glück nicht weitervererbt werden. Machen Sie sich mal keine Sorgen, kriegen Sie ruhig so viele Kinder, wie Sie wollen. Das ist für mich lachhaft. Also das ist für mich verantwortungslos und ja. Vom Fortschritt der Medizin und der Genforschung erhoffen sich Anna und Nele Messerschmidt heute klarere Antworten für die eigene Lebensplanung, als ihre Mutter sie vor 20 Jahren bekommen hat. Ich würde es einfach gerne wissen. Ich glaube auch, dass die Gewissheit darüber, ob das Gen bei uns vorhanden ist und die Krankheit ausbrechen kann, von Vorteil ist, weil wir ja wissen, wie es ablaufen kann mit der Krankheit. Mhm. Und wenn wir wissen, auf was wir uns vorbereiten müssen, dass uns das ein ganzes Stück an Sicherheit gibt. Vor allem, weil es für mich auch ein ganz springender Punkt ist, was Familienplanung angeht. Wenn ich wüsste, ich würde diese Krankheit bekommen oder es gibt eine große Chance dazu, diese Krankheit zu bekommen, würde ich mir überlegen, ob ich Kinder kriege oder nicht, weil ich, wenn, ganz und gar für die da sein möchte, zum Beispiel. Ja, kann ich verstehen, weil du hast es in deiner Kindheit ja ganz anders erlebt. Genau. Ne? Du hast ja eine Mutter gehabt, die ständig ausgefallen ist. Ja. Und das ist natürlich ein Wissen, mit dem du arbeiten kannst. Das Wissen hatte ich ja nicht. Genau. Ne? Und auch wenn ich mit gutem Gewissen sagen kann, dass du alles gegeben hast, was in deiner Macht stand. Natürlich. Ist es einfach eine extrem schwierige Situation, die ich keinem Kind wünsche. Und da ist für mich eigentlich das Thema Familie schon abgehakt. Weder möchte ich, dass nach einer Geburt die Krankheit bei mir ausbricht, noch möchte ich meinem Kind, ich sag mal in Anführungszeichen, das antun, dass es durch so eine Tortur gehen muss wie du. Mhm. Oder auch wie du selber. Ja, ja? Ganz genau. Mhm. Ja. Herr Messerschmidt? Ja, bin ich. Hallo. Ja, hallo, freut mich. Gut, dann gehen wir rüber, würde ich sagen. Hendrik Milting ist Professor für Molekularbiologie im Herzzentrum Bad Oeynhausen. Er arbeitet eng mit der Herzchirurgie zusammen und befasst sich seit über 20 Jahren mit der Vererbbarkeit von Herzerkrankungen. Vielleicht kann er mit einem Gentest herausfinden, was bei den Messerschmidts nicht stimmt. Okay, kommen Sie rein. Die Intention, das überhaupt nachgucken zu lassen, ist natürlich, dass meine Töchter wissen möchten, was genau passiert, wenn wir Kinder bekommen. Oder können wir überhaupt unbeschadet Kinder bekommen? Und der andere Punkt ist, geben Sie das eventuell vorhandene, ich nenne das mal schadhafte Gen, weiter an ihre Kinder. Mhm. Und können die genauso erkranken oder eventuell transplantiert werden müssen, wie ich das dadurch gemacht habe? Ja. Ja, das sind berechtigte Fragen, die ich Ihnen im Moment nicht beantworten kann. Bei der gegenwärtigen Konstellation würde Ihrer Tochter keiner den Rater geben können, nicht schwanger zu werden. Aber es kann auch keiner genau voraussagen, was passiert. Das Einzige, was man tun kann, ist, das zu überwachen. Da würde also jetzt auch eine Genuntersuchung keinen Aufschluss bringen? Nein, da würden Sie jetzt den Bereich der Genetik überfordern. Diese Prognose ist momentan nicht leistbar. Zunächst muss Hendrik Milting die Familiengeschichte abfragen. Sie haben zwei Töchter oder haben Sie noch mehr Kinder? Ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Zwei Töchter und einen Sohn. Sind die untersucht, kardiologisch? Mein Sohn ist auch regelmäßig untersucht worden, aber erst in den letzten Jahren. Und meine Töchter sind von Geburt an regelmäßig kardiologisch untersucht worden. Ist da was gefunden worden? Bei meiner Tochter, bei der mittleren, die hat jetzt diese zusätzliche Reizleitung gehabt. EKG-Auffälligkeit? Ja, also diese Vorhof-Tachykardien, die sie hatte, die sind jetzt abladiert worden. Das hatte ich auch. So ging das bei Ihnen auch los. Häufen sich Herzprobleme in mehreren Generationen einer Familie, deutet das auf einen genetischen Zusammenhang hin. 90% aller Herzmuskelerkrankungen haben, so Milting, genetische Ursachen. Doch herauszufinden, wo genau die für den Defekt verantwortlichen Sequenzen in der Erbinformation liegen, kann, wenn man sie noch nicht kennt, sehr lange dauern. Wenn wir bei Patienten auf der Suche nach einer genetischen Ursache sind für eine Herzinsuffizienz, für eine Herzschwäche, dann bedeutet das, dass man möglicherweise nur mit einem einzelnen Baustein konfrontiert ist, der nicht passt. Das ist ein 4-Buchstaben-Code, der dahinter steckt und die Kombination daraus, wie in unserem Alphabet, nur dass es jeweils immer 3 Buchstaben sind, die da kombiniert werden zu einem Wort. Wenn Sie die jetzt alle hintereinander hängen würden, diese Bausteine, und Sie würden ein Modell bauen, was etwa 1 Millimeter Abstand hätte von Buchstabe zu Buchstabe, dann könnten Sie jetzt hier starten mit dem Flugzeug und würden irgendwo in Alexandria landen. Und jeder Millimeter, den Sie dann zurückgelegt hätten, wäre ein genetischer Baustein. Wow. Wir suchen also bei Patienten wie bei Ihnen den Millimeter, der da nicht reingehört. Zunächst wird Blut abgenommen. Nach 6 Wochen kann Sylvia Messerschmidt mit ersten Ergebnissen rechnen. Bei seiner Suche tauscht sich Milting mit Kollegen in Kopenhagen, London und Groningen aus. Alle Proben werden in einer Datenbank gesichert. Wenn es jetzt noch keine Erkenntnisse gibt, können die Forscher vielleicht später den Baustein finden, der die Herzschwäche verursacht. Für mich ist natürlich auch wichtig, dass schon was hinterlegt ist, worauf eventuell meine Töchter in ein paar Jahren zurückgreifen können. Exakt. Anna Messerschmidt ist enttäuscht. Sie und ihre Schwester hatten sich von dem Gentest präzisere Antworten erhofft. Weiß er denn, ob das eine schwangerschaftsbedingte Erkrankung ist? Er hat gesagt, das kann er jetzt noch nicht sagen. Seit ihre Mutter einen neuen Lebenspartner hat, fühlen sich die beiden Töchter nicht mehr so sehr verantwortlich und sind inzwischen von zu Hause ausgezogen. Anna ist seit 4 Jahren in einer festen Beziehung und möchte unbedingt eine eigene Familie. Wenn die Möglichkeit besteht, dass ich dieses Gen auch an mein Kind weitergebe und oder dass ich krank werde, wenn ich wirklich schwanger werde, dann würde ich auch eine Schwangerschaft ausschließen. Aber ich habe mir schon überlegt, was ich dann machen würde, und dann würde ich adoptieren. Ja. Anna studiert Chemie und möchte später in der Herzforschung arbeiten. Nele macht eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin für behinderte Menschen und ist Sängerin in einer Band. Schon als Kinder haben die Schwestern gemeinsam gesungen, um ihre Verzweiflung zu verjagen. For Good aus dem Musical Wicked ist bis heute einer ihrer Lieblingssongs. Neben vielen, vielen Gesprächen mit ihrer Mutter, mit Therapeuten und Ärzten hat ihnen in schwierigen Situationen vor allem das Singen geholfen. Worüber ich mich total freue manchmal, ist, dass uns das Ganze, was wir erlebt haben, Empathie gebracht hat. Ja. Wir können uns in andere Menschen einfühlen, und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Du bist feinfühliger, ne? Du übergehst Dinge nicht. Für mich ist das schwierig zu sagen, ob alles gut ist. Es zieht sich alles durchs Leben. Man versucht Dinge, ja, sich abzugewöhnen, ne, wie das auf Mama aufpassen zum Beispiel. Aber es verfolgt einen doch, und der Gedanke, werde ich krank oder eben nicht, bleibt immer da. Also man wird es nicht los, aber ich denke auch irgendwo, das ist nun mal mein Leben, das ist meine Aufgabe, damit zu leben, und das tue ich. Es sind noch nicht alle Hürden überwunden, aber ich habe einfach, um auch nicht die Hoffnung zu verlieren, mir angewöhnt, immer das Gute zu sehen und das Gute besser zu bewerten als das Schlechte und auch höher zu bewerten. Es fällt nicht immer leicht, aber ich versuche es weiterhin, weil ich möchte glücklich sein, solange ich lebe, und das versuche ich dadurch zu unterstützen. Trotz der Umstände sind da zwei wunderbare, selbstständige, taffe Frauen draus geworden, und ich könnte mir nichts Besseres wünschen. Da bin ich stolz drauf. Mega stolz. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.